Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute Nacht geht's noch bis 3 Uhr um die Band Man aus Wales. Am Mikrofon ist Michael Frank. Es war ein Song vom ersten Album der walisischen Band Man. Sudden Life. Veröffentlicht wurde das Album im Jahr 1969 und zwar im Januar. Sein Titel ist Revelation. Sudden Life erschien ohne die Soundeffekte zeitgleich auch als Single. Die Platte wurde zwar im Radio des Öfteren gespielt, aber sie blieb, nicht überraschend, ohne größeren Hitparadenerfolg. Dazu war der Song dann doch zu vielfarbig. Sudden Life ist eine Co-Komposition von Keyboarder Clive John und Deke Leonard, einem der zwei Gitarristen von Man. Die Band Man war damals ein Quintett. Mickey Jones spielte Gitarre und sang. Die Rhythmusgruppe bestand aus dem Drummer Jeff Jones und dem Bassisten Ray Williams. Singen konnten die beiden auch. Clive John spielte Tasteninstrumente und sang ebenfalls. Deke Leonard spielte Gitarre, Klavier und Sänger war auch er. Mickey Jones war damals 22 Jahre alt und damit einer der jüngeren Bandmitglieder. Bassist Ray Williams war 25 Jahre alt, Deke Leonard 24. Deke Leonard war damals sozusagen das neue Gesicht in der Band. Die vier anderen hatten schon ein paar Jahre gemeinsamer Erfahrung im Musikgeschäft hinter sich. Zu der Zeit hießen sie allerdings The Bystanders. Gegründet worden waren The Bystanders 1962, also zu einer Zeit, als Mickey Jones gerade mal 16 Jahre alt war. The Bystanders waren das Ergebnis einer Fusion von zwei Bands ihrer walisischen Heimatstadt Merthyr. Lynn Mitchell und später Vic Oakley waren die Leadsänger der Bystanders. Ursprünglich orientierten sich The Bystanders an der damals aufblühenden Beatmusik, aber irgendwann fühlten sie sich eher zu den US-amerikanischen Gruppengesängen zwischen Four Seasons und Beach Boys hingezogen. Der Stilwechsel war 1965 vollzogen, die Bandmitglieder hatten ihre ersten Jobs hingeschmissen und waren Profimusiker geworden. Die sängerischen Fähigkeiten der Bystanders waren makellos, auch der Falsettgesang à la Four Seasons klang überzeugend, eigene Songs konnten die Bystanders aber auf ihren 8 Singles nur zweimal unterbringen, als B-Seiten gegen Ende der Bandkarriere. Größerer Charts-Erfolg blieb den Bystanders verwehrt. Zum Beispiel hatten ursprünglich The Bystanders den internationalen Hitsong Jessamine aufgenommen. In die Charts kam er allerdings in der Version der Casuals, in ähnlichem Arrangement wie die Bystanders-Version. Hier ist die Gesangskunst der Bystanders in einem Song von Jimmy Webb, der unter anderem erfolgreich für The Fifth Dimension gewirkt hat. Pattern People, The Bystanders, im Spätsommer 1967. When you decide it's time for us to part, I always know by the things that you don't say and the things that you don't show. They follow in succession, and to me it's no surprise. Oh, when it's time you tell the truth, and when it's time you lie. And when it's time you shoot that same old look across the room, seem to take away the day, and soon you'll bring the gloom. Bye. Um die walisische Band Man geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein zweiter Song aus dem ersten Man-Album Revelation, erschienen im Januar 1969. Zu hören war eine Co-Komposition von Keyboarder Clive John und Bassist Ray Williams, Empty Room. Zumindest ein Teil des Albums wurde live Ende 1968 bei zwei Gigs im Langland Bay Hotel im walisischen Swansea aufgenommen. Produzent John Schröder kam auf die Idee, angeblich in der Hoffnung, dass die Band vor heimischem Publikum unbeschwerter aufspielen würde als in einem eher sterilen Studio in London. Vom Publikum ist auf der Platte nichts zu hören. Die Fans waren von Schröder ausdrücklich darum gebeten worden, auf Beifallskundgebungen zu verzichten. Der Rest des Albums wurde dann in dreistündigen Nachtschichten in den Londoner Studios ihrer Plattenfirma Pye aufgenommen. Vier Fünftel der Band Man hatten seit 1965 acht Singles, meistens für Pye Records, aufgenommen. Produziert worden waren sie auch von John Schröder, allerdings klangen sie deutlich anders als Man. The Bystanders hieß die Band mit vier zukünftigen Man-Musikern. Deren Songs stammten von professionellen Hitschreibern aus England und Amerika, und einen der schönsten Songs, die Bystanders aufnahmen, war vor der Man-Nummer Empty Room zu hören, Pattern People, komponiert von Jimmy Webb, der ansonsten Hits für The Fifth Dimension oder Glen Campbell schrieb. The Bystanders hatten zwar selber keine großen Hits, aber sie verdienten mit ihren Auftritten mehr als gutes Geld, und dafür mussten sie ziemlich schuften. Dick Leonard hat einmal in seiner lesenswerten Autobiografie die Arbeit und Einnahmen der Bystanders in einer Novemberwoche des Jahres 1967 bilanziert. Tatsächlich 16 Auftritte wurden in dieser Zeit absolviert, 1500 Meilen auf der Straße abgespult. Dafür gab es dann 1000 Pfund, was damals etwa 10.000 D-Mark entsprach. The Bystanders hatten drei Anlagensets, zwei waren unterwegs zu den diversen Gigs, eine blieb in London. Die Band konnte komfortabel in einer deutschen Karosse mit Chauffeur reisen. Die musikalischen Interessen der Bystanders hatten sich 1968 aber deutlich verändert. Hauptinspirator dieser Veränderung soll Keyboarder und Sänger Clive John gewesen sein. Improvisationslastiger West Coast Rock à la Quicksilver Messenger Service und das Doppelalbum Freak Out von Frank Zappas Mothers of Invention waren bevorzugter Hörstoff gewesen. Bystanders Sänger Vic Oakley konnte sich damit nicht anfreunden. Dick Leonard, ebenfalls aus der walisischen Musikszene, erhielt das Angebot mitzumachen. Wie er dachte, bei den Bystanders. Wie sich herausstellte, hatten die aber genug von den Grenzen der dreiminütigen Hitsingle. Der Name und Stilwechsel bedeutete natürlich auch ein jähes Ende der gut dotierten Live-Gigs. Parallel zu den letzten Gigs der Bystanders wurde Ende 68 endlich eigene Songs geschrieben, eingeprobt und fürs erste Man-Album aufgenommen. Hier ist Musik von Man aus den Jahren 1971 und 73. Trip's just begun, we're broken the ice. It's all good, keep fun. Don't move away, don't change your name. We'll soon find a way. Ace it was high when money was slow. The gypsy knows why. Thank you. don't change your name. We'll hit CIE Network, it's all good, clean fun. Don't move away, begun. Yeah, we'll don't change your name. We'll hit CIE Network, it's all good, clean fun. Don't move away, begun. Thank you. Das war eine Man-Trilogie mit Musik aus den Jahren 1971 und 1973. Zwei Tracks kamen von Man-Alben aus den Jahren 1971 und 1973 und das Instrumentalstück in der Mitte kam von Deke Leonards erstem Soloalbum Iceberg, ebenfalls aus dem Jahr 1973. Zu hören war daraus The Ghost of Musket Flat. Die Angaben auf dem Cover der LP verraten, dass drei Man-Kollegen die Nummer mitkomponiert haben, neben Deke Leonard nämlich Mickey Jones, Bassist Martin Ace und Drummer Terry Williams. Und außerdem noch der Geiger Dave Phillips. Und alle fünf haben die Nummer auch eingespielt. The Ghost of Musket Flat, zu finden, wie gesagt, nicht auf einem Man-Album, sondern auf dem ersten Soloalbum Deke Leonards. Vor diesem Instrumental gab es ein äußerst abwechslungsreich arrangiertes Stück vom vierten Studioalbum von Man. Es heißt Do You Like It Here Now? Are You Settling In? Und erschien im November 1971. Zu hören war der Song All Good Clean Fun. Der Schluss dieser Man-Trilogie kam von Album Nummer 6, Back into the Future, einem Doppelalbum mit Studio- und Live-Aufnahmen aus dem Jahr 1973. Zu hören war der Track Just for You. Die musikalische Handschrift des neuen Keyboarders Phil Ryan war hier besonders deutlich zu spüren. Musikalisch engagierten sich Man immer wieder in verschiedenen Bereichen. Von den West Coast-artigen langgezogenen Improvisationen gibt's nachher in der zweiten Stunde noch einiges zu hören. Leicht modifizierter Rock'n'Roll oder Boogie gab's bei der Band genauso zu hören wie Country- und Western- oder Funk-inspirierte Songs. Und Man konnten auch lange Space-Rock-Suiten zelebrieren, genauso glaubwürdig wie die Pink Floyd der Jahre 69, 70, 71. Hier sind Man anno 1970, The Alchemist. Die erste Stunde der Soundcheck-Revue mit Musik von der walisischen Band Man geht so langsam zu Ende. Das war gerade ein Großteil der Schlussnummer des dritten Man-Albums, das einfach so heißt wie die Band. The Alchemist heißt das im Original 20-minütige Epos. Die LP erschien im Oktober 1970. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr. Jetzt noch einmal eine andere Seite der Band Man. Daughter of the Fireplace, Man in Quartettbesetzung am 8. April 1972 in den Paget Rooms im südwalisischen Penarth. Man mit Dick Leonards Daughter of the Fireplace.